Walter Benjamin war in Frankreich schon 1946, nachdem er 1940 die Thesen zum Begriff der Geschichte, ich will immer sagen, die Geschichtsphilosophie gelesen, aber ganz falsch, weil es eben keine Geschichtsphilosophie ist, sondern es ist eine Geschichtstheorie, eine historisch-materialistisch sich verstehende Geschichtstheorie, keine Geschichtsphilosophie. Und diese Begrifflichkeiten wie Fortschritt, die darin radikal kritisiert werden, eben von dem bisherigen Verlauf der Geschichte der Klassengesellschaften als Trümmerfeld her und der Wertvergesellschaftung, die ein Trümmerfeld hinterlassen hatte. Und kurz vor der Shoah hat Walter Benjamin 1940 sich das Leben genommen, wurde, kann man sagen, entweder wurde er umgebracht, doch, wie jetzt neuesten Forschungen nahelegen, von Gestapo-Agenten oder von stalinistischen Agenten, oder er war einfach zu müde, um jetzt in den USA neu anzufangen, ja, nachdem er dieses Passagenwerk in Paris noch zum Teil unter der Nazi-Okkupation dann irgendwie abgeschlossen, halbwegs und versteckt hatte und so. Das war ein Abschluss eines ungeheuren Forschungswerks des Traumschlafs des Proletariats und einer Theorie des Erwachens in revolutionstheoretischer Absicht in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Sozialforschung, das in den USA saß, mit Adorno namentlich. Und diese Geschichtsthesen von Benjamin, die konnte er selbst 1940 noch dem Missack, ich weiß den Vornamen nicht, Paul Missack, glaube ich, und so weiter, vorlesen und ein Manuskript ihm geben. Und Missack hat das schon 1946 in Frankreich veröffentlicht, in einer sehr viel gelesenen linken Zeitschrift, das war L'État Moderne. Und so lag das also schon in der Luft, diese ganze benjaminische Geschichtsauffassung, wurde rezipiert, während man hier in der BRD oder so, da hat man ja überhaupt keine Ahnung gehabt, das hat erst Adorno dann 10 Jahre später oder so überhaupt sozusagen den Benjamin für den deutschen Sprachraum gerettet. Die wurden auch in den USA schon veröffentlicht, in der Zeitschrift für Sozialforschung ungefähr, auch so 1945, 46. Und das hat nun Lefebvre, der Professor Lefebvre, ausgestaltet, diese Impulse der benjaminischen Geschichtsauffassung, und hat sie, und über Lefebvre kamen sie, über diese Kritik des Alltagslebens, auf die ganzen Auffassungen der Situationisten. Das ist ein bedeutender theoretischer Strang, der auch noch gar nicht so erforscht ist oder noch gar nicht so erkannt ist. Da gäbe es auch noch andere theoretische Stränge, aber ich will das Name-Dropping vermeiden. Das muss man dann später irgendwann machen, und man kann das in den Büchlein dann sich reintun und dann auch anfechten, kritisieren, ob diese Herleitungen auch stimmen. Der politische Bezugspunkt, und ich sage mit Verstand politischer Bezugspunkt, sie waren antipolitisch, wie jeder anständige, von Marx her kommende kritische Theoretikerin, natürlich gegen Staat, Politik und Recht als die Kehrseite der Sphären von Wertware, Geld und Kapital ist. Aber nun ist ja die Frage, und das ist auch ein Punkt, den ich jetzt sozusagen vorwegnehme als Diskussionspunkt, ist ja die Frage, ob man anarchistische Politikabstinenz predigt, üben kann man sie sowieso nicht, oder ob man nun in den Sphären, in denen man hin und her geworfen wird, in denen man geht und steht und denen man sich nicht entziehen kann, ob man da nun und wie da vor allem mit Willen und Bewusstsein Transformationen, Umwälzungen geschehen. Also ist die Frage von Realpolitik entweder reformistisch zu beantworten, ja, als Kretinismus, oder sie ist zu beantworten als das, was Lukács später mal die revolutionäre Realpolitik nannte. Vielleicht hat es auch schon 1923er Buch so genannt. Das heißt also anti-politisch. Und diese diese anti-politische Auffassung und diese selbstverständlich radikale, im Ansatz antistaatliche, also Aufhebung jeder Staatlichkeit, Haltung der Präsituationisten, sage ich es einfach nur, die hat sich festgemacht an dem Beispiel, das kam ebenfalls sehr stark über Lefebvre auf sie, die Pariser Kommune. Das war das Modell, kann man fast sagen. Das war der antipolitische Bezugspunkt immer bis zuletzt für die Situationisten bis in die 70er Jahre. Die Kommune hat gezeigt, dass es möglich ist, dass das Proletariat aus einem Traumschlaf als noch nicht einmal vielleicht Klasse, als Klasse höchstens an sich, wenn es ökonomisch irgendwie kämpft, dann wird es höchstens eine Klasse an sich, sonst ist es ja nichts. Der Satz von Marx, das Proletariat ist, oder die Arbeiterklasse ist revolutionär oder sie ist nichts. Das ist ja zunächst mal das, was ins Auge stach, auch nach dieser Kette von Niederlagen der proletarischen Revolutionsanläufe der alten Arbeiterbewegung. Aber die Pariser Kommune hatte gezeigt, es war Und es ist möglich, dass das Proletariat aus dem Traumschlaf erwacht. Die Fetischgestalten, die Walter Benjamin im Passagenwerk versucht hat zu zeigen, wie sie in der Alltagskultur sich eben, wie sie da ihre Materatur erhalten und ihre ideologischen Gestalten erhalten, die können durchbrochen werden, der Verblendungszusammenhang kann aufgekündigt werden. Und da es kann, und das war ganz, das wird auch ein großer Streitpunkt bei der Aktualisierung sein müssen, es kann die Macht, die politische Macht, nicht jakobinistisch, nicht zentralistisch, nämlich in totaler Räteherrschaft, die Kommunen war dann sozusagen das Modell für sie, für die generalisierte Selbstverwaltung, wie sie es später nannten, als die radikalste maximale ungeteilte Herrschaft der Arbeiterinnenräte, die kann die Macht wirklich ausüben, und zwar so, nicht, dass sie eine Diktatur über die Bedürfnisse errichtet, wie das bei diesen realsozialistischen sogenannten Diktaturen des Proletariats, die Diktaturen übers Proletariat waren, gewesen ist, sondern dass sie eine Diktatur der Bedürfnisse über die, sagen wir, die Natur, über den Stoffwechselprozess Mensch-Natur, das heißt ein Aufzwingen des Bedürfnisse, Maßstäbe auf die Reichtumsproduktion des materiellen Lebens aufherrscht und auch verhindert, dass zurückgefallen wird.